Das Sportfest um den Preis Osan-dok wurde am 25. Dezember in der Eissporthalle in Pyongyang abgeschlossen. Daran nahmen teil die Funktionäre der betreffenden Bereiche, Sportler, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten. In der Abschlussfeier wurden die Ergebnisse des Sportfestes veröffentlicht und den ausgezeichneten Organisationen und Sportlern ein Siegerpokal und die Medaillen verliehen.